Der Prior ließ uns da weiter zu einem Schranke gehen und zeigt uns drin ein Stückchen von der Leiter, die Jakob einst im Traum gesehen. Leopold Friedrich Günther von Göcking